Und vielleicht deswegen gewinnen immer mehr nationalistische Parteien in Osteuropa die Wahlen. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema: Sind Osteuropäer nur Kostenpunkt oder die wahren Nettozahler? Es gab jetzt einen Artikel von einem französischen Wissenschaftler der École d'Économie Paris, der mitunter auch sich mit dem Thema beschäftigt. Es handelt sich hierbei um den Wissenschaftler Thomas Piketty. Genau, Thomas Piketty hat Anfang 2018 einen Blog-Eintrag gemacht, in dem er die wirtschaftlichen Probleme der Welt thematisiert und die drei wichtigen Punkte erörtert. Grundlegend, der rote Faden seiner These ist, es nimmt eine Ungleichheit weltweit zu, ökonomischer Art. Und hier sieht er bestimmte Diskrepanzen auf globaler Ebene, und zwar Nord-Süd, Europa-USA und die aufkommenden alternativen und zugleich aber auch ungleichen Modelle China und Russland. Er stellt sich hierbei die Frage, wie sieht es in Europa aus? Und da kommt er zum Fazit, dass zwar global, in allen Ländern weltweit, auch in den europäischen Ländern, die Ungleichheit sozial-ökonomischer oder sozioökonomischer Natur zunimmt, es in Europa aber zeitgleich dann auch noch ein Ost-West-Gefälle gibt. Das heißt, Osteuropa erleidet eine viel größere Ungleichheit als Westeuropa. Piketty schreibt darüber, dass es in Deutschland und Frankreich eine allgemeine Meinung herrscht, dass die Osteuropäer in der EU im Prinzip nur kassieren und das, was sie zurückgeben, ist wesentlich niedriger als das, was sie von der EU bekommen. Und in seinem Blog kritisiert Piketty diesen Punkt und sagt, dass die Osteuropäer eigentlich viel mehr der EU, vor allem den westlichen Ländern, geben, als sie im Gegensatz dann bekommen. Er setzt da einen Vergleichspunkt. Das, was Osteuropa über EU-Mittel kriegt und das, was Osteuropa über Investitionen aus dem Westen als Kapital wieder abfließt oder aus Osteuropa wieder abfließt Richtung Westen. Und zwar in Gestalt von Dividenden, von Unternehmensgewinne und von Einnahmen aus Immobilien. Und in diesem Vergleich, den er dann erstellt, stellt er dann heraus, dass Osteuropa viel mehr Geld in den Westen transferiert als der Westen über EU-Mittel in den Osten. Dabei bringt Piketty auch die Zahlen. Über die Jahre 2010 bis 2016 betrachtet, hat Polen demnach 4,7% seiner Wirtschaftsleistung als Kapitalankommen gen Westen geschickt und zugleich nur 2,7% netto aus dem EU-Haushalt erhalten. Für die Slowakei, die im vergangenen Jahr mit einem ersten Streik an der verlängerten Werkbank bei Volkswagen Furore machte, steht das Verhältnis 4,2 zu 2,2. Noch ungünstiger fällt die Bilanz für Ungarn. Abflüsse von 7,2% des Bruttoinlandsprodukts gegen Zuflüsse von 4% und Tschechien 7,6% zu 1,9% aus. Das sind die Zahlen, die er dann tatsächlich ermittelt hat und auch über seinen Blog über die französische Zeitung Le Monde publiziert hat. Das belegt ganz klar, dass offensichtlich es für die Osteuropäer bisher ein Minusgeschäft gewesen ist, über die letzten Jahre tatsächlich zumindest ökonomisch Bestandteil der Europäischen Union zu sein. So seine Ansicht. Ja, Gustavo, die Zahlen sind ziemlich ernüchternd und im Prinzip ist das eine der Gründe, warum diese Spaltung zwischen Ost und Westen in der EU jetzt herrscht. Und vielleicht deswegen gewinnen immer mehr nationalistische Parteien in Osteuropa die Wahlen, weil die Osteuropäer eigentlich das spüren, dass sie von der EU im Prinzip nie so viel profitieren, wie es in der Presse oder im Westen geredet wird. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, dass sie wenig davon profitieren. Sie sind jetzt sozusagen in einem großen Wirtschaftsraum, vielleicht dem bedeutendsten Wirtschaftsraum der Welt. Natürlich gibt es dann auch die NAFTA und auch die Kooperationsabkommen zwischen den Pazifikländern Nordamerikas und Ostasiens. Aber gehen wir jetzt von der Europäischen Union als Wirtschaftsraum aus. Es ist ein gigantischer Raum, in dem tatsächlich, zu dem jetzt auch diese Staaten Zugang haben. Sie haben viele Mittel tatsächlich auch erhalten. Sie haben auch tatsächlich dann auch jetzt Anschluss gefunden an die Weltwirtschaft. Ich denke, dass die nationalistischen Regierungen, die jetzt auftreten in Europa und jetzt aufkommen, auch tatsächlich vielleicht nicht rein ökonomisch erklärbar sind durch eine Ost-West-Gefälle im ökonomischen Sinne, sondern vielleicht auch im kulturell-historischen Sinne. Das heißt, diese Ebene muss man auch betrachten. Das heißt also, nach dem Zusammenfall des Ostblocks und der Sowjetunion erlangten diese Länder nach vielen Jahrzehnten wieder Souveränität. Sie konnten also Selbstbestimmung. Und das ging dann quasi auch fließend über zur Abgabe von Souveränität zugunsten der Europäischen Union auf politischer Ebene, auf institutioneller Ebene. Und ich denke, dass das auch ein wichtiger Faktor ist, dass im Rahmen auch der Selbstfindung dieser Länder große Bevölkerungsteile dann auch diese Notwendigkeit erachten, vielleicht doch ein wenig mehr Souveränität zu erhalten und die Europäische Union als etwas einschränkend in der Hinsicht wahrnimmt. So, das sieht man in Polen, das sieht man in Ungarn, das sieht man in Tschechien und in der Slowakei, also ein weit verbreitetes Phänomen. Also nicht nur ökonomisch zu erklären. Die Ökonomie hat aber sicherlich auch ist auch sicherlich ein wichtiger Aspekt. Vielleicht haben sich die Osteuropäer erhofft, dass die Angleichung der Lebensqualität und der Lebensverhältnisse zwischen Ost und West schneller sich angleichen, als tatsächlich das der Fall ist. Denn momentan gibt es noch große Unterschiede in der Lebensqualität und im Einkommen. Es ist aber auch zeitgleich so, dass es eine positive Entwicklung gibt in Bezug auf Gehälter, in Bezug auf Lebensqualität in Osteuropa. Ja, aber diese Zahlen spielen schon eine Rolle und die Wirtschaft ist schon wichtig. Es geht nicht nur um die Kultur und die Geschichte. Wenn die Leute sehen, dass sie nichts davon kriegen oder vielleicht haben sie dann früher davon schon profitiert in den 90ern und in den Nulljahren, weil man sollte nicht vergessen, dass die Osteuropäer dank dem Westen ihre Wirtschaft modernisieren konnten und diese ganzen deutschen und französischen Unternehmen, die in diese Länder gekommen sind, sie haben die Wirtschaft und die Betriebsstätte schon modernisiert. Das hat schon was viel gebracht. Aber heutzutage sehen Sie, dass Sie von der EU oder von der jetzigen wirtschaftlichen Situation eher verlieren. Die Situation ändert sich nicht, es läuft einfach weiter und im Prinzip ist das schon teilweise eine politische Reaktion darauf. Sollten auch die Hauptprobleme, die Hauptkernpunkte nicht vergessen, vor allem Migration, Flüchtlingssituation und so weiter. Es ist schon verschiedene Punkte, die im Prinzip im Ganzen zu diesem Konflikt führen. Ja, okay, ich gebe dir in dem Punkt recht, dass jetzt momentan, jetzt in den letzten Monaten und in den letzten ein, zwei Jahren verstärkt dieser Themenkomplex Transferleistung der Europäischen Union an bestimmte Nationalstaaten, insbesondere nach Osteuropa, jetzt wieder stärker thematisiert wird. Und ich denke, dass das auch eine Konnotation hat mit anderen Phänomenen, nämlich, so wie du es angesprochen hast, das Thema Migration und Flüchtlinge. Das heißt also, das, was jetzt im Rahmen auch dieser von der Europäischen Union faktisch initiierten Debatte zum Thema Flüchtlingsquoten zur Verteilung von Flüchtlingen auf alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, auch osteuropäische Staaten, dass da die osteuropäischen Staaten sich eher verweigerten und dass die EU dann sozusagen zum einen immer wieder dann die Thematik der Solidarität innerhalb der Europäischen Union anspricht. Das heißt, es sei eine Solidargemeinschaft, die Europäische Union, und dass die Osteuropäer das auch so zu verstehen haben. Zum anderen dann auch noch den institutionellen Druck. Wir zwingen euch institutionell, denn ihr seid Mitgliedstaat der Europäischen Union geworden und habt damit auch dann automatisch diese Spielregeln akzeptiert. Das heißt also, ihr könnt jetzt nicht diese außer Acht lassen. Wir werden euch versuchen, institutionell dazu zu zwingen. Und der dritte Punkt, und darum geht es ja auch in diesem Video, die Transferleistungen, die sind ja auch ein Druckmittel. Es ist ja bereits schon von vielen westeuropäischen Politikern angesprochen worden, Länder, die sich verweigern sollen, von der EU auch keine Transferleistungen mehr erhalten, also aus EU-Mitteln. Und damit ist das ein Druckmittel. Und damit wird auch zugleich latent mit geäußert, Die Osteuropäer seien ein reiner Kostenpunkt. Das heißt, innerhalb der Solidargemeinschaft ist es so, dass der Westen sich solidarisch verhält und die Osteuropäer mitfinanziert und die Osteuropäer wiederum, obwohl sie enorm davon, so die Sichtweise der Westeuropäer davon profitieren, letztlich keine Solidarität erwidern. Und das ist in Bezug auf die Daten, die wir jetzt besprochen haben, dementsprechend auch zu relativieren. Denn der Westen profitiert offensichtlich in größerem Maße, sofern die Daten von Piketty stimmen sollten, in viel größerem Ausmaß von Osten als der Osten vom Westen. Ja, aber okay, aber Piketty bietet leider keine Lösung an. Er thematisiert das Problem, aber wie soll dieser Ausgleich aussehen? Wenn die EU jetzt noch die Subventionen kürzen möchte, dann würde es für Osteuropäer überhaupt keinen Sinn machen, in der EU zu bleiben. Aber gleichzeitig würde der Austritt aus der EU die Situation auch nicht verbessern, weil es geht um private Unternehmen, die in Osteuropa viel profitieren. Und wie soll dann sollen diese Unternehmen dann wieder nationalisiert werden? Oder wie soll es dann aussehen? Es ist ja so, dass Piketty hier keine Lösung für die Ungleichheit erwähnt, sondern die Folgen der Ungleichheit nur erläutert. Das heißt also, Piketty will jetzt keine Lösung anbieten. Das ist ja nicht Ziel seiner Daten, sondern es geht darum, dass die Westeuropäer sozusagen ein wenig mehr ihren Blickwinkel ändern aus einer globaleren Sicht sehen und nicht aus einer rein individuellen Sicht, aus ihrer französisch-deutschen Sicht der Dinge, so wie er es kritisiert. Das heißt also, die Westeuropäer sollen verstehen, dass es Ungleichheit gibt und dass der Westen genauso von Osten profitiert wie der Osten vom Westen. Das bedeutet, das muss sich ändern. Und ausgehend von dieser Realität, die offensichtlich von den Westeuropäern, und er selbst als Westeuropäer kritisiert das ja, absolut verkannt wird, muss dann tatsächlich dann auch gezielt kooperierend gegen eine Ungleichheit gearbeitet werden. Aber er bietet tatsächlich keine Lösungspunkte an, denn das, was er schildert, ist, er kennt erst einmal das Problem an. Das ist das Problem. Solange das nicht erkannt wird, kann auch nicht an Lösungen gearbeitet werden. Gut, und was denkt ihr? Haltet ihr die Ungleichheit für das größte Problem der heutigen Welt? Oder seid ihr tatsächlich eher der Ansicht, dass die Ungleichheit tatsächlich eine geringere Rolle innerhalb Europas spielt und dementsprechend auch zu vernachlässigen ist? Schreibt in die Kommentare, und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like und abonniert unseren Kanal. Und wenn euch unser Content wirklich gefällt, könnt ihr uns auch unterstützen über Kryptowährungen, PayPal und Patreon. Danke und ciao. Danke und ciao.